Ganz rund klingt das ja noch nicht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber um diesen Rhythmus geht's heute Nacht und um all das, was man mit ihm machen kann. Herzlich willkommen also zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit den Bo Diddley-Variationen. Am Mikrofon ist Michael Frank. So this is my favorite diamond ring. If that private I can't see, he better not take the ring from me. Oh, dear, the corner. Make it pretty, baby, a Sunday coat. Oh, did it call a bearcat? To make it pretty, baby, a Sunday hat. Come to my house and grab that phone. Take my baby away from home. Mother, that photo, where you been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she was burned. Ja, das war die erste Single von Bo Diddley. Er nahm sie 1955 im Alter von 26 Jahren in Chicago auf und seitdem ist für viele der Name Bo Diddley gleichbedeutend mit diesem hypnotischen Rhythmus, der sich wie ein roter Faden durch diese Sendung ziehen wird. Bo nannte nämlich das Stück auch gleich Bo Diddley, also nach seinem Spitznamen, den er angeblich schon in den 30er Jahren von seinen Schulfreunden erhalten hatte. Vielleicht stimmt auch die Geschichte, dass der Name von einer einseitigen afrikanischen Gitarre herstammt. Eigentlich hat fast jede Band Stücke von Ella's McDaniel, so sein richtiger Name, mal im Repertoire gehabt. Die Stones, Who, Grateful Dead und viele Bands nahmen auch sein Markenzeichen, den eben gehörten Rhythmus, und bauten um ihn herum eigene Songs und buxierten sie so mitunter auch in die Hitparaden. Vor 3 Jahren zum Beispiel U2. Yeah. Ja, U2 mit Desire waren das. Woher dieser ansteckende Groove kommt, darüber kann man immer wieder unterschiedliche Aussagen hören. Und obwohl er für viele automatisch mit dem Namen Bo Diddley verknüpft ist, ist die Lage da wohl etwas komplizierter. Oft kann man lesen, er gehe auf die rhythmisch gesprochene Werbung für Friseurleistungen zurück. Shaven a haircut, two bits. Ja, Taj Mahal veröffentlichte dieses Jahr ein eigenes Stück mit diesem Rhythmus und dahinter stand dann Hambone Rhyme. Taj Mahal erklärte mir, das sei einfach so ein Klatschrhythmus, dem dann noch ein Name gegeben werde. Nicht umsonst dürfte deshalb der alte Johnny Otis-Hit mit diesem Beat Willy and the Hand Jive heißen. Taj Mahal bezog sich dann aber auch auf das afrikanische Erbe dabei. Auf einer Wiederveröffentlichung einer alten LP Bo Diddleys schreibt der Autor der Liner Notes dann, der Rhythmus gehe auf ein altes afrikanisches Rhythmusmuster zurück, das der Rockfachmann Charlie Gillett auf musikethnologischen Aufnahmen entdeckt habe. Ja, und was sagt Bo Diddley selber dazu? Nun, sein erster Schlagzeuger, Clifton James, der habe den Schlagzeugrhythmus geschaffen. Er konnte nämlich nachspielen, was ihm Bo Diddley auf der Gitarre erstmal vorspielte. Und dann wurde das Grundrhythmus weiterentwickelt, nämlich durch Jerome Green, den Maracas-Spieler. Und der war bei ihm sehr lange Jahre dabei. Es gäbe da vielleicht eine ähnliche Versstruktur wie beim Hambone-Rhyme, aber sein Stück Bo Diddley und Hambone hätten völlig verschiedene Melodien, sagte Bo Diddley. Der Grundrhythmus, der käme aus Lateinamerika. Aber wo er ihn aufgeschnappt hatte, daran konnte er sich gar nicht mehr erinnern. Er hätte einfach damit angefangen. So wie Muddy Waters hätte er halt nicht spielen können. Also habe er sich gesagt, muss ich mein eigenes Ding machen. Und er blieb eben an diesem Rhythmus hängen. Obwohl viele Stücke von Bo Diddley den typischen Rhythmus haben, ist er stilistisch doch ein sehr vielseitiger Musiker und hätte ihm wirklich sehr Unrecht, wenn man glaubte, er könne nicht mehr als diesen einzelnen Rhythmus spielen. Aus seinem ersten Jahr im Plattengeschäft 1955 stammt zum Beispiel die folgende Aufnahme und da hört man ganz alte Blueswurzeln heraus. Gone to set me, I don't. Release on Mimi. Release on Never, Never Go. I think I want to say one thing right now. Instead, I think I'll say two things. I like myself some rock and roll. I like myself some rock and roll. Baby, that ain't rock and roll, that's jazz. Ja, 7 Jahre lagen zwischen diesen Stücken. She's Fine, She's Mine stammte von 1955 und war die B-Seite von Bo Diddleys zweiter Single. Rock'n'Roll wurde dagegen 1962 aufgenommen, wobei der unermüdliche Jerome Green an den Maracas dazwischen rief, Bo's Catgesang in der Mitte der Nummer sei ja wohl doch eher Jazz und nicht Rock'n'Roll. Als wesentliche Einflüsse auf seine Musik nannte Bo Diddley bei unserem Gespräch Cajun-Musik, Musik aus Tahiti und Spirituals. Vielleicht könne man auch afrikanische Elemente heraushören, aber das wäre nie eine bewusste Sache gewesen. So ungestüm und voller Lebensfreude diese Musik klingt, mit dem Musikgeschäft hat Bo Diddley, wie viele Musiker gerade aus seiner Zeit, üble Erfahrungen gemacht. Während sich Plattenfirmen, Musikverlage und andere an ihm eine goldene Nase verdienten und noch immer verdienen, speiste man ihn mit Abschlagszahlungen ab, die in keinem Verhältnis zum tatsächlich eingespielten Gewinn seiner Eigenkompositionen standen. Aber zurück zu dem unsterblichen Beat. Johnny Otis kam in den 20er Jahren als Sohn von griechischen Immigranten zur Welt und wuchs in Kalifornien in engem Kontakt zu schwarzer Kultur und schwarzen Kindern auf. Später machte er sich mit seinen verschiedenen Rhythm and Blues Band und als Talentscout einen Namen. Otis zum Beispiel sagt, so wird zumindest berichtet, er hätte den Rhythmus schon in den 40er Jahren benutzt. Außerdem kenne er einen Typen, der ihn davor auch schon gespielt hätte. 1958 landete Johnny Otis immerhin seinen eigenen Hit damit, Willie and the Hand Jive. Ende der 50er Jahre verbreitete sich dieser Rhythmus wie ein Virus. June Eddy zum Beispiel benutzte ihn bei seinem 58er Hit Cannonball und davon gibt es in der zweiten Stunde noch eine tolle Coverversion. Ronnie Hawkins nahm 58 den Song Hey Bo Diddley auf und auch Buddy Holly ließ sich infizieren. Er spielte eine Version des Songs Bo Diddley ein und baute diesen Beat auch in seinen Song Not Fade Away mit ein. Bekanntlich nahmen die Rolling Stones diesen Song dann ja auch auf. Zu Beginn ihrer Karriere, Anfang 64, wurde Not Fade Away von den Stones als Single veröffentlicht. Die Stones waren sowieso, wie fast alle anderen neuen englischen Bands dieser Zeit, von Bo Diddley's Songs begeistert, egal ob mit oder ohne den typischen Rhythmus. Aus der Anfangszeit der Stones gibt's gleich mehrere Coverversionen von Bo Diddley's Songs. In Amerika verlief Bos Karriere zu dieser Zeit nicht mehr so erfolgreich. In England wurde man aber gerade jetzt erst aufmerksam auf ihn. Bis auf die beinharten Rhythm and Blues-Fans natürlich, die kannten ihn schon länger. Bos Plattenfirma brachte in England viele alte Aufnahmen neu heraus. Sie verkauften sich gut und 1963 ging er auf eine fünfwöchige England-Tour zusammen mit Little Richard, den Everly Brothers und den Rolling Stones. Hatten sich die Stones noch nach einem alten Muddy Waters-Stück genannt, nahmen die Pretty Things ihren Namen von einem Bo Diddley-Song. Pretty Thing natürlich, und der stammte von 1955. Am Ende ihrer Version bedanken sich die Pretty Things auch ganz artig bei Bo für den Namen und den Ruhm. Und die erste Single der Pretty Things vom Juli 1964 basierte auch irgendwo auf dem treibenden Bo Diddley Beat. Yeah. Pretty Things mit Rosalind. Eine andere Band des britischen Bluesbooms dieser Zeit waren die Yardbirds. Damals spielten sie noch mit Eric Clapton. Sie nahmen sich, wie unzählige andere Bands, I'm a Man vor, einen anderen berühmten Song von Alice McDaniel alias Bo Diddley. Allerdings beschleunigten sie das Tempo des Bluesriffs so, dass fast eine Punk-Aufnahme daraus wurde, und das schon 1964. Von den Yardbirds mit Eric Clapton. Ebenfalls stark R&B geprägt waren die Kings zu Anfang ihrer Karriere. 1964 nahmen sie Bo Diddleys Song Cadillac auf, den er selber 4 Jahre vorher veröffentlicht hatte. Hey! die Kings mit Cadillac. Aber nicht nur aus London kamen die Bands des britischen Bluesbooms vom Anfang der 60er Jahre. Die Animals mit Sänger Eric Burdon und Alan Price an den Tasteninstrumenten kamen aus Newcastle. Von Bo Diddley gab es zwar schon eine eigene Story of Bo Diddley, aber Eric Burdon schrieb seine eigene Version davon einfach nach seinem Gusto. Bei den Animals bekommt man 1965 zur erbaulichen Lebensgeschichte des Meisters und seines immergrünen Beats noch die Geschichte der frühen Beatmusik mitgeliefert. Am Ende des Titels erzählt Burdon von einem angeblichen Treffen der Newcomer mit ihrem Vorbild. Die Animals spielten gerade in einem Club in Newcastle, als Bo Diddley und Begleitung eintrudelten. »Was hältst du davon, dass die Jungs unser Zeug spielen?«, fragte Bo in dieser Geschichte Jerome Green. Aber der ist eigentlich nur an der Bar interessiert. Auch The Duchess, Bo Diddleys Gitarristin, scheint diese Frage gar nicht sonderlich zu interessieren. Voller Selbstironie berichtet Burdon schließlich dann von Bos eigener Reaktion. Und der urteilt über die Musik der Animals: »Mann, das ist der größte Mist, den ich je gehört habe.« Quite some time now. Bo Diddley visited this country last year. And we were playing the Club of Go-Go in Newcastle, our hometown. And the doors opened one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was Jerome Green, his maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. Now we're doing that. Doing this number, along with them came Rolling Stones and the Mercy Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking. He turned around to Jerome Green, he said, "Hey, Jerome, what do you think of these guys doing our material?" Jerome said, "Where's the ball, man? Please show me to the ball." He turned around to Dutch and he said, "Hey, Dutch, what do you think of these young guys doing our material?" She said, "I don't know. I only came across here to see the changing of the gods and all that jazz." Well, Bo Diddley looked up at me and he said, with half-closed eyes and a smile, "Man," took off his glasses, he said, "Man, that sure is the biggest load of rubbish I've ever heard in my life." Nach den Animals gab es eine Single von John Mayles Blues Breakers. I'm Your Witch Doctor war eine Eigenkomposition von Mayle, die sehr subtil den synkopierten Rhythmus Bo's verarbeitete. Aufgenommen wurde sie im November 1965 und die Gitarre spielte Eric Clapton. In Amerika brach in diesem Jahr, also 1965, das Folkrock-Fieber aus. Dylan elektrifizierte zum Beispiel seine Musik. Nicht unerheblichen Anteil an dem kommerziellen Erfolg des Folkrock hatten auch die Byrds mit Hits wie Mr. Tambourine Man. Auf ihrer gleichnamigen Debüt-LP aus dem Jahre 1965 fand sich auch ein Lied von Jackie DeShannon, Don't Doubt Yourself. Don't doubt yourself, babe. Let your feet stand up for your beliefs, babe. I know what's running through your mind. You think you ought to capture time, make love. straight and narrow. Oh, don't doubt yourself, gal. Let what's inside be your guide. You know darn well. For all the wrongs been done to you, it's making you prettier, so don't be blue. The life you live and what you've been through, you're lucky. Oh, don't doubt yourself when daylight fades and darkness begins. It only comes to show you that you're the one who knows where it's at. The rest you think they've got it bad, know nothing. Das ja noch nicht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber um diesen Rhythmus geht's heute Nacht und um all das, was man mit ihm machen kann. Herzlich willkommen also zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit den Bo Diddley-Variationen. Am Mikrofon ist Michael Frank. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh, dear, the corner. Make a pretty baby a Sunday coat. Oh, did it call a bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house and left that phone. Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she was bird. Ja, das war die erste Single von Bo Diddley.